der Ursprung der Bergwerke bei Nossen. Es wird erzählt, dass Bergwerke an der Mulde genossen, lange vor den Freiberger Silbergruben gangbar gewesen wären. Das Gersdorfer Bergwerk soll unter diesen das älteste gewesen und bei folgender Gelegenheit aufgekommen sein. Im Jahre 733, am Tage Simonis und Judä, hatte ein Mönch, der Kappenmönch genannt, einen auf der alten, jetzt gänzlich verfallenen Wunderburg bei Roßwein gesessenen Räuber mit Namen Martin Griechen besucht. Darauf habe ihn letzterer, neben seiner Buhlerin, welche Gertrud hieß, beim Abschied ein Stück des Weges begleitet. Bei dieser Gelegenheit hätten sie unterwegs reiche Erze entdeckt. Der Mönch habe daraufhin seine Kutte für immer abgelegt und der Räuber von seinem Räuberhandwerk gelassen. Dafür hätten sie ein Bergwerk angelegt und reiche Erze gefunden. Auch hätten sie an dem Orte einen Flecken gegründet, den sie nach des ehemaligen Räubers Buhlerin Gertrud namens Gersdorf benannten. Das Bergwerk wäre hierauf bis zum Jahre 887 angebaut worden. Von da an blieb es zwei Jahre lang einer sich entsponnener Räuberei halber liegen. Und von diesem Schicksal sei auch ein anderes Bergwerk, der Köppisch genannt, betroffen worden. Dessen Lage sei aber nicht mehr bekannt. Nach einer weiteren Niederlage von drei Jahren, deren Zeit aber nicht mehr genau angegeben werden könne, hätte man angefangen, zu Erzdorf ein ganz neues Bergwerk herzurichten. In Ermangelung der Bergarbeiter hat ein jeder Bauer aber zwei Leute schicken müssen. Das Bergamt wäre auf dem späteren Schafhofe gewesen. So sagt man das, ne? So wird's erzählt.